I am very grateful and make a point to praise, to be grateful to the people that helped me make it possible. I didn't do it alone. I did it with the help of many other people, many other friends. Les Paul, der virtuose Gitarrist und Erfinder der E-Gitarre, bedankt sich bei allen, die ihn unterstützt haben, und seinen vielen Freunden anlässlich seines 90. Geburtstags vor 4 Jahren. Carlo May, Musikredakteur im Deutschlandfunk. Gestern Abend kam die Nachricht, dass Les Paul im Alter von 94 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben ist. Wir haben gerade gehört, wie er sich bedankt hat bei anderen. Müssten wir uns nicht eigentlich bei ihm bedanken für das, was er für die Entwicklung der Popmusik im vergangenen Jahrhundert getan hat? Ganz ohne Zweifel müssten wir das. Keith Richards von den Rolling Stones hat es eigentlich in seiner typischen Art auf den Punkt gebracht. Keith Richards hat über Les Paul gesagt, der Kerl hat die Straße gepflastert, auf der wir uns alle bewegen. Und es ist in der Tat so, die Popmusik, wie wir sie heute kennen, würde nicht so klingen ohne das, was Les Paul in den 40er und 50er Jahren in der Musik geleistet hat. Er war ganz ohne Übertreibung einer der ganz großen amerikanischen Musiker des 20. Jahrhunderts. Was machte seine besondere, seine revolutionäre Spieltechnik aus? Er hat der Gitarre einfach neue Möglichkeiten erschlossen. Er hat neue Spieltechniken entwickelt, er hat vor allen Dingen neue elektrische und elektronische Effekte entwickelt. Er hat dafür gesorgt, dass aus einer Gitarre, die doch sehr altehrwürdig in ihrer Baumform war, etwas ganz Modernes wurde. Er ist zu den Gitarrenbaufirmen in den USA hingegangen, hat denen gesagt, wie sie das Instrument verbessern sollten. Und dabei ist letztendlich herausgekommen, eine Gitarre, die dann ab 1952 mit seinem Namen versehen wurde, die Gibson Les Paul. Und ohne diese Gitarre würde die Rockmusik nie zustande gekommen sein. Er war unbeirrbar, er war energetisch. Das hat sich auch gezeigt bei einem Autounfall, den er mit 33 Jahren hatte. Da war sein rechter Arm wohl so verletzt, dass es drohte, dass er nie wieder Gitarre spielen könnte. Und dann hat er darauf bestanden, dass die Ärzte seinen Arm im rechten Winkel fixieren, damit er doch noch spielen kann. Ja, die Ärzte haben ihm keine Chance gegeben, jemals wieder eine Gitarre halten zu können. Aber er hat gesagt, baut mir den Gipsarm so rechtwinklig. Es war der rechte Arm, dass ich wenigstens noch auf der Gitarre was machen kann. Allerdings, er hat einen Schaden in dem Arm zurückbehalten und er konnte danach keine Gitarren mehr spielen, die einen großen Korpus hatten. Und deshalb ist die Les Paul-Gitarre, die dann für ihn gebaut wurde, auch mit so einem kleinen Korpus ausgestattet worden. Dennoch sind genau in diesen Jahren, in denen auch dieser Unfall war, seine beruflichen Höhepunkte gewesen. Die waren zwischen 1945 und dann Ende der 50er Jahre. Danach ist er erst einmal in ein musikalisches Loch gefallen. Wie kam es? Ja, der Rock'n'Roll hat einfach den Musikgeschmack quasi über Nacht so verändert, so drastisch verändert, dass man für die Musik, wie Les Paul sie mit großem Erfolg bis 1955 gemacht hatte, plötzlich keinen Geschmack mehr hatte, keinen Bedarf mehr hatte. Er hatte eine sehr elegante Musik gespielt und der raue Rock'n'Roll war dann plötzlich die neue Geschichte. Und ab 1955 ging es rapide mit seiner beruflichen Karriere bergab, was man dann letztendlich daran auch sehen kann, dass 1962 die Gitarrenfirma Gibson das Modell Les Paul aus dem Programm genommen hatte, weil auch die Gitarren unter seinem Namen ließen sich nicht mehr verkaufen. Aber dann kam sozusagen ein kleines Comeback in den 80ern. Er kriegte einen Grammy für sein Lebenswerk und dann kam wieder alles so richtig in Fahrt. Ja, nicht zuletzt, aber auch wegen der Instrumente, weil mittlerweile gab es sehr viele Musiker, die einfach immer nur Gitarren der Marke Les Paul spielen wollten. Und irgendwann hat man sich gefragt, wer war dieser Mann eigentlich? Man hat sich erinnert, man hat die alten Platten von ihm gefunden, die in den 40er und 50er Jahren in zigfacher Millionenauflage produziert worden waren. Und dann hat man auch angefangen, diesen Musiker wieder zu suchen. Wo ist er? Was macht er? Und man hat ihn dann auch wieder auf die Bühne gestellt. Les Paul war ein Musikbesessener eigentlich von Anfang an. Er hat bereits mit 14 Jahren versucht, auf der Bühne Django Reinhardt ein bisschen nachzueifern auf Banjo und dann auf Gitarre. Er hat bis zum Schluss eigentlich auf der Bühne gearbeitet, also 80 Jahre Bühne. Das ist ein Ausnahmetalent gewesen. Das ist eine unerhörte Leistung. Er hat in der Tat in seinen letzten 10, 15 Lebensjahren jede Woche regelmäßig einmal in New York in einem Club gespielt mit seinem Trio. Wer wollte, konnte Les Paul jede Woche in New York live auf der Bühne erleben. Wieso hat er das gemacht? Normalerweise ist es bei Jazzmusikern so, dass sie oft zu wenig Geld in der Haushaltskasse haben und müssen deswegen auftreten bis ins hohe Alter. War das bei ihm auch ein Grund? Möglicherweise, weil als seine Plattenverkäufe zurückgingen und als die Gitarren unter seinem Namen nicht mehr verkauft wurden, wofür er Tantiemen bekam, dürfte es sicherlich ein Loch in der Haushaltskasse gegeben haben. Andererseits, Les Paul war Zeit seines Lebens eine Rampensau. Der musste auf die Bühne, der brauchte den Kontakt zum Publikum. Und auf der Bühne war auch ein ganz anderer Mensch. Er war charmant, er war lustig, er war energiegeladen. Im privaten Leben war er manchmal ein ganz anderer Zeitgenosse. Und obwohl er eine Rampensau, wie Sie sagen, war, hat er sich der Rockmusik verweigert? Naja, das war halt nicht seine Generation. Die Rockmusik-Gitarristen waren alle 20, 30, 40 Jahre jünger. Aber zu seinem 90. Geburtstag vor 4 Jahren ist eine CD entstanden, wo sehr viele berühmte Musiker, Gitarristen ihm huldigen wollten. Und da hat man ihn eingeladen und er hat bei dieser CD mitgespielt. Sie heißt Les Paul and Friends. Und er hat uns dann auch erzählt, warum er damit gemacht hat. For my 90th birthday, I want to do one thing. I want to go back to recording. And what can I do on my 90th birthday to play what they would like to hear today? It's time not to just ignore rock, but to actually join. Also mit 90 Jahren wollte er die Rockmusik nicht mehr ignorieren, er wollte sich mit den jungen Leuten zusammentun und dann ist diese Platte entstanden. Wir hören einen Titel, wo er zusammen mit Jeff Beck spielen wird. Naja, und die jungen Leute wie Jeff Beck, die sind mittlerweile auch über 60. Vielen Dank, Carlo May, Musikredakteur im Deutschlandfunk, und Les Paul im Alter von 90 Jahren, man höre genau hin. Ain't that good news?